WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josic und mit einem Hörerwunsch, den wir Ihnen gerne erfüllen. Freitags ist ja Krimitag hier um 19 Uhr, das heißt, wir gehen einem Verbrechen nach. Und das fällt heute in den Zuständigkeitsbereich von Hauptkommissarin Carola Nusser. Es ist ihr 6. Fall, den Sie bei uns hören können. Nusser wird erst von nerviger Technomusik aus der Nachbarschaft um den Schlaf gebracht. Und dann klingelt auch noch ihr Handy, genauer gesagt ihr Diensttelefon. Denn da, wo bis vor wenigen Minuten noch Musik gedröhnt hat, ist es plötzlich mucksmäuschenstill. Im Nachbarhaus wurde eine Leiche gefunden. Mehr werde ich an dieser Stelle nicht verraten, nur noch ganz kurz der Hinweis an Sie. Falls Sie auch ein Hörspiel im Hinterkopf haben, das Sie gerne mal wieder hören möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an hörspiel@wdr.de, Stichwort Publikumswunsch, und jetzt wünsche ich Ihnen spannende Unterhaltung. Schlafen? Ja, bist du taub? Oh, ich höre nur Musik. Musik? Was für Musik? Ich höre nur Gewummer! Das sind junge Leute, Konrad. Das sind Vandalen! Rücksichtslos, was war los? Konrad. Scher sich im Dreck um die Gemeinschaft. Ich. Was interessieren mich die anderen? Wahrscheinlich zugekifft, besoffen. Wir bräuchten erstmal einen Grundkurs in sozialem Verhalten, was Verantwortung bedeutet. Miteinander und nicht gegeneinander. Jetzt hör doch mal. Ach, du bist viel zu konziliant, Carola. Aus. Was? Na, endlich. Na, kommt's bitte. Das war früher so ein ruhiges Haus, gegenüber. Hm. Aber seit ein paar Wochen, da ist jemand zugezogen. 3. Stock links. So ein Kampfhund. Kampfhund? Kahler Schädel, stumpfer Blick. Sag mal, was soll das denn heißen? Beurteilst du deine Nachbarn neuerdings nach ihrer Frisur? Ich beurteile sie nach den allgemeingültigen Regeln des zivilisierten Zusammenlebens. Die besagen, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und nicht, dass man nachts eine Stereoanlage aufdreht. Was hat das mit seinem Haarschnitt zu tun? Aber stört dich das etwa nicht? Dass du Vorurteile hast? Ja. Also bin ich der Einzige, den das stört? Oder traut sich keiner mehr, was zu sagen? Sind wir schon wieder soweit? Gottheit siegt. Back to the roots. Willkommen im Neandertal. Ja, soll ich ihn festnehmen, oder was? Warum gibt es eigentlich keinen Waffenschein für Stereoanlagen? Also weißt du, manchmal bist du auch ein Kampfhund. Ja. Ja, ein paar mehr Haare hast du schon noch. Schönen Dank auch. Na komm. Versuch zu schlafen, ja. Ja. Oh. Ja. Gute Nacht. Nacht. Caro. Entschuldige. Nee, ist schon klar. Was? Hunde, die bellen, beißen. Du, ich brauche meinen Schlaf. Ja, entspann dich. Schlaf schön. Du auch. Tut mir leid. Ich bin ganz ruhig. Nusser. Möller. Ach. Was? Wo? Ja, ich komme. Geben Sie mir 5 Minuten. Mord? Bodo. Hausmord. Von Dirk Jostschok. Musik Rainer Quade. Regie Burkhard Achs. Morgen. Ah, Chef. Oh, 8 Minuten 43. Ist nicht schlecht. Ja. Tja, mal was Neues, was? Tod im Nachbarhaus. Ganz praktisch. Wer ist das? Kevin Kuttner, 22. Kampfhund. Was? Na ja, da ist ein T-Shirt. Pitbull. Dritter Stock links. Ja, ja, woher? Ist er von da oben runter? Ja, wahrscheinlich betrunken über das Geländer. Wie kommen Sie drauf, dass er betrunken gewesen ist? Ja, es riecht doch überall nach Alkohol. Ja, stimmt. Kräuterschnaps, würde ich mal sagen. Was ist denn das da? Die Wunde da an seinem Finger. Daran wird er wohl kaum gestorben sein. Naja, der Pathologe wird das überprüfen. Ja, der wird sich freuen. Wer hat ihn gefunden? Eine Frau Fiedler, Christa, erster Stock rechts. Ja? Herr Fiedler? Was ist denn? Carola Nusser, Kripo. Ich würde gern mit Ihrer Frau sprechen. Christa! Was wollen Sie denn von der? Sie waren auch im Haus, als es passiert ist? Ich? Ich bin immer hier. Ah ja, und haben Sie irgendwas mitgekriegt? Nein. Aber die Musik, die haben Sie gehört. Von oben. Ich hab geschlafen. Ja. Kundschaft. Frau Fiedler, guten Morgen. Carola Nusser, ich bin von der Mordkommission. Morgen. Wie, Moment mal, Mord? Ich denke, Kuttner hat einen Abflug gemacht. Ja, um das zu klären, sind wir ja hier. Frau Fiedler, Sie haben den Toten entdeckt. Ja, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Arbeit. Wann ist das gewesen? Kurz vor zwei so. Darf ich fragen, was Sie arbeiten? Ich gehe putzen. Mich brauchen Sie ja wohl nicht mehr hier. Nein, vielen Dank. Sie putzen nachts? Im Büro. Aha. Ja, das geht nur außerhalb der Geschäftszeiten. Ja, verstehe. Als Sie gekommen sind, ist Ihnen da irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ich meine, abgesehen von Herrn Kuttner. Nein, ich glaube nicht. War die Haustür offen? Nein, die ist immer abgeschlossen. Ab 8 Uhr abends. Aha. Ein ordentliches Haus. Das macht mein Mann. Ach, ist ja hier sowas wie der Hausmeister? Nein, nur so, damit hier kein Fremder... Was macht Ihr Mann denn beruflich? Nichts. Er ist arbeitslos? Er ist krank. Krank? War das alles? Ich bin müde. Ja, verzeihen Sie, nur eine Frage noch. Was war Kuttner für ein Nachbar? Ich meine, haben Sie ihn gekannt? Nein. Hat er noch nicht lange hier gewohnt? So 2 Monate vielleicht. Hat er öfter so einen Lärm gemacht? Ich bin ja nachts nicht da. Hat sich niemand beschwert? Wohnt ja kaum noch jemand hier. Ja, aber draußen auf dem Klingelbrett die Namen Schmidt, Arnhold, Dahlhoff. Sind alle weg. Ausgezogen? Ja, bis auf Frau Dahlhoff. Die ist verstorben. Verstorben? Vor 4 Wochen. War schon über 70. Der hört nichts. Wer? Na da, wo Ihr Kollege. Kuttners Nachbar? Ja, der Herr Grossmann. Ja, und der hört nichts? Er nimmt Schlaftabletten. Ach, das wissen Sie woher? Ich habe sie ihm besorgt. Aha. Aus der Apotheke, auf Rezept. Er ist nicht mehr gut zu Fuß. So, ja, gut. Also dann erstmal vielen Dank für Ihre Hilfe und gute Nacht noch trotzdem. Annegret, sie ist vor 4 Wochen verstorben. Sehen Sie mal nach, ob wir da was haben. Und dieser Großmann? Schläft. Bei dem Lärm? Apropos, wir hatten überhaupt die Musik abgestellt. Das bin ich gewesen. Wer sind Sie? Gottfried Martens, der Vermieter. Guten Morgen. Morgen. Wie sind Sie ins Haus gekommen? Ich habe Sie gar nicht gesehen. Sie waren beschäftigt. Da wollte ich nicht stören. Was machen Sie in Kuttners Wohnung? Nun ja, Kuttner war mein Mieter, da fühlt man sich doch irgendwie betroffen. Woher wissen Sie das überhaupt mit Kuttner? Fiedler hat mich informiert. Wann? So vor einer halben Stunde. Ach, und da sind Sie gleich hergekommen? Ja, wie gesagt. Was haben Sie die ganze Zeit gemacht hier? Bestandsaufnahme. Sie sehen ja, da ist einiges zu machen. Würden Sie bitte Ihre Taschen ausleeren? Meine Taschen? Warum? Halten Sie mich für einen Dieb? Haben Sie was zu verbergen? Wenn es Ihnen Freude macht, bitte. Frag mich nur, was ich hier mitgehen lassen sollte. Ist doch nichts zu holen. Dann bist du auf die Stereoanlage vielleicht. Aber die passt wohl kaum in meine Hosentasche, oder? Ach. Sind das alles Ihre Schlüssel? Ja, vom Haus. Von allen Wohnungen? Ja, natürlich. Im Notfall muss ich doch da rein, wenn es brennt. Ja. Wann kann ich die Wohnung wieder nutzen? Die Wohnung wird jetzt erstmal versiegelt. Ist das wirklich nötig? Ja, das ist üblich. So, das ist alles, was ich habe. Ja, gut, danke. Sie können es wieder einstecken. Was denn? Keine Leibesvisitation? Sagen Sie, was hat Kuttner denn beruflich gemacht? Beruflich? Ach, das wissen Sie nicht. Haben Sie keinen Verdienstnachweis von ihm verlangt? Ja, warten Sie. Ja, doch, er hat gesagt, er wäre Vertreter. Und haben Sie es überprüft? Ich vertraue meinen Mietern. Ah ja, und? Vertreter, wofür? Ich glaube, für irgendein Mobilfunkunternehmen. Haben wir ein Handy bei Kuttner gefunden, Möller? Boah, Dolby DVD Surround. Wow. Möller! Was? Nein, kein Handy, Chef. Ja, überprüfen. Ja, geht klar. Warum stehen hier eigentlich so viele Wohnungen leer? Sie kriegen doch keine Mieter mehr in der Lage. Wieso? Die Lage ist doch gut. Die war vielleicht früher einmal gut, aber jetzt? Schauen Sie sich doch mal um, wer hier noch wohnt. Alte Leute, Hartz IV, verkrachte Existenz. Möller! Nicht erschrecken, Conny. Ich bin's nur. Ich glaube, ich hatte einen Albtraum. Ja, das hat wahrscheinlich mit der miesen Wohnlage zu tun. Was? Das entwickelt sich hier zur No-Go-Area. Hast du das etwa noch nicht bemerkt? Was redest du denn da? Ach, du bist eben nur eine verkrachte Existenz. Ich verstehe kein Wort, Carola. Entschuldige. Träum weiter. Hm? Was ist denn überhaupt passiert? Wahrscheinlich ein Unfall. Jedenfalls wirst du ab jetzt wieder ruhig schlafen können. Was denn? Der von gegenüber? Der Kampfhund, ja. Na, wunderbar. Och, Konrad. Das trifft also nicht immer nur die Falschen. Doch fängst du schon wieder an. Da ist ein Mensch gestorben. Ja. Entschuldige. Sag mal, hast du eigentlich was mitgekriegt vom Tod der alten Dame gegenüber, der aus dem 12. Stock? Was denn? Die ist tot? Aha. Vor 4 Wochen. Wann ist sie gestorben? Laut Totenschein ein Herzversagen. Aber? Der Notarzt hat ihn vor Ort ausgestellt. Es hat keine Obduktion gegeben. Nee, wird auch nicht mehr. Sie ist eingeäschert worden. Wirklich schade. Sie waren so ein nettes Paar. Paar? Wer? Nö. Sie und der von oben. Dritter rechts. Grossmann? Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Der Geiger. Ach, der ist Geiger? Hast du ihn noch nie gehört? Du hast dich nie beschwert. Ich bitte dich. Das ist doch wohl was anderes. Ein echtes Instrument, echte Musik, selbst gespielt. Das ist Kultur. Aha. Klassik, Kinder, Kirchenglocken. Kirchenglocken. Handgeläutet. Oh, da reden wir Sonntagmorgen noch mal drüber. Manchmal haben sie auch zusammen gespielt. Sie am Klavier. Bei ihr. Also sag mal. Und ab und zu haben sie auch getanzt. Woher weißt denn du das alles? Ja, mein Schreibtisch steht am Fenster. Schreibst du auch gelegentlich? Du hast mich gefragt. Ja. So was sieht man nicht so oft. Was? Ja, so ein nettes altes Paar. So zugewandt. Wie frisch verliebt. Sowas macht doch richtig Mut. Mut? Habe ich Mut gesagt? Ich meinte Lust. Conny. Bist du müde? Ja, ziemlich. Sicher? Es war eine lange Nacht. Na, dann schlaf schön, meine alte Liebe. Du auch, mein Kulturmensch. Sechs Uhr. Morgen, meine Damen und Herren, die Nacht. Oh nein. Der Tod ist gegen 1.30 Uhr eingetreten. Schädelbruch. Vermutlich durch den Sturz. Vermutlich. Wissen Sie, was das ist? Das sieht wie Gold aus. Plus Alkohol gibt Schnaps. Danziger Goldwasser. Das kann man trinken? Das ist das Problem. Hm? Goldpartikel sowie Rückstände des Alkohols habe ich auf seiner Oberbekleidung, in seinen Haaren, im Gesicht festgestellt. Insbesondere in seinen Augen. Spuren an den Lippen. Aber nichts davon im Mundraum, im Magen oder in seinem Blut. Er war nüchtern? Ja. Ja, das bedeutet... Ja, entweder hatte der junge Mann ungewöhnliche Trinkgewohnheiten. Oder jemand hat ihm den Schnaps ins Gesicht geschüttet. Möglicherweise ist er auch mit der Flasche traktiert worden. Das konnte ich wegen der Aufprallverletzung nicht mehr eruieren. Also Mord. Jedenfalls ein ungewöhnlicher Abgang. Wir haben nur seine Fingerabdrücke am Tatort gefunden und keine Schnapsflasche. Ja, schade drum. Sie entschuldigen. Herr Möllers Voice. Nusser. Und? Aha, weswegen? Naja, vielleicht bringt uns das weiter. Was ist denn mit Kuttners Handy? Haben Sie das überprüft? Wieso dauert denn das so lange? Na, nein, das war kein Vorwurf, Möller. Ja. Ja, wir treffen uns im Haus in einer Stunde. Ja? Hat er was rausgefunden über unseren Goldjungen? Tja, wie es aussieht, konnte Kuttner nicht nur einstecken, sondern auch austeilen. Er ist bis vor 3 Monaten in Haft gewesen, wegen schwerer Körperverletzung. Wie man in den Wald ruft, schallt es raus. Ja, das könnte ein Motiv sein. Was ist denn mit der Wunde da am Finger? Veraltert. War ein Holzsplitter drin. Was für Holz? Wunder dauern etwas länger, Frau Kollegin. Schon da, Chef. Allerdings. Tut mir leid, ich habe keinen Parkplatz. Kuttner war nicht betrunken. Was? Aber der Geruch? Ja, ein Unfall war es auch nicht. Irgendjemand scheint nachgeholfen zu haben. Kuttner ist ja wahrscheinlich geschlagen worden vor dem Absturz mit einer Schnapsflasche. Danziger Goldwasser. Was? Das gibt's noch? Sie kennen das natürlich. Nein, meine Großmutter hat das immer... Naja, manchmal. Sie war aus dem Osten. Das Goldwasser war sowas wie Erinnerung für sie an ihre alte Heimat. Frau Fiedler hat doch ausgesagt, die Haustür wäre abgeschlossen gewesen, als sie nach Haus gekommen ist. Das bedeutet, es kann nur jemand aus dem Haus gewesen sein, beziehungsweise jemand, der einen Schlüssel hat. Die Mieter. Oder Martens. Ja, dessen kommen Sie nicht bemerkt haben. Naja. Sagen Sie mal, wollen Sie nicht rangehen? Vielleicht ist es ausnahmsweise ja mal dienstlich. Männer? Also doch. Wieso hat das so lange gedauert? Wir haben Kuttners Handynummer. Sehr gut, die sollen ihm eine verdeckte SMS aufs Handy schicken. Moment. Vielleicht ist es ja eingeschaltet, dann können wir es orten und feststellen, wo es abgeblieben ist. Ich brauche eine SMS-Fahndung nach Kuttners Handy, sofort. Ergebnis an mich, Ende. Wir brauchen diese Flasche, Möller. Ja, Ja, wenn der Täter sie nicht längst entsorgt hat. Hey, das ist nicht schlecht. Was denn? Na, im Hof, der Glascontainer. Na und? Das übernehmen Sie. Ach nee. Ach, na kommen Sie, Scherben bringen Glück. Ja, bitte? Herr David Grossmann? Ja? Guten Tag, Carola Nusser, Kriminalpolizei. Tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Das klang sehr schön, das war von Bach, oder? Das haben Sie erkannt? Mein Mann ist Bach-Verehrer. Aber ja, natürlich, dritter Stock, Glenn Gould. Wie bitte? Die Goldberg-Variation, jeden Sonntagmorgen. Oh, das können Sie hören? Aber ja, ich freue mich darauf, darüber. Sowas, das nette Paar von gegenüber, Sie sind bei der Polizei? Enttäuscht. Verzeihen Sie, das war nicht bös gemeint, man hat nur so seine Vorstellungen, wissen Sie. Wir haben immer spekuliert, was Sie wohl machen. Wir dachten, vielleicht Ärztin. Sie und Frau Dahlow? Ja. Ihr Mann sitzt viel am Schreibtisch. Ja, er ist Lehrer. Ah, tatsächlich. Dann lag Annegret ja richtig. Welche Fächer? Deutsch und Geschichte. Sie meinte vielleicht Kunst. Sie waren gut befreundet? Sie hat immer gesagt, die beiden mögen sich, das sieht man. Ja, verzeihen Sie, wir stehen hier im Treppenhaus. Darf ich Sie hereinbitten auf eine Tasse Tee? Och, gerne. Danke. Sie sind Musiker? Gewesen. Bleibt man das nicht lebenslänglich? Die Leidenschaft schon, nur die Finger und das Gehör. Sie haben wirklich nichts gehört heute Nacht? Nein. Wie ich schon sagte, ich nehme Schlaftabletten. Wegen Kuttner? Ja. Ich habe daran gedacht, auszuziehen, aber bei meiner Rente. Als Musiker kommt man nicht unbedingt zu Wohlstand, wissen Sie. Und außerdem, ich habe immer gern hier gewohnt, in diesem Viertel. Nette Nachbarn. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, wie man so sagt. Haben Sie sich nie beschwert? Bei Kuttner? Ich bin 74. Ich habe gelernt, dass man sich mit Stärkeren nicht anlegt. Und Ihr Vermieter Martens, haben Sie den nicht informiert? Dem brauchen Sie mit sowas nicht zu kommen. Der kümmert sich um nichts. Sehen Sie sich das Haus an. Seit Martens es gekauft hat vor 2 Jahren, verkommt hier alles. Zucker, Milch? Ja, beides, danke. Wie Annegret. Sie ist an Herzversagen gestorben. Ja. Was ist denn da schon wieder los? Das ist mein Kollege. Ach so. Ich dachte, es wäre Fiedler. Wieso Fiedler? Der hat öfter am Glascontainer zu tun. Wie meinen Sie das? Er ist Alkoholiker. Haben Sie das nicht bemerkt? Schnaps. Da kenne ich mich nicht aus mit Drogen solcher Art. Ich hatte immer die Musik, die Bücher, die Kultur. Er hat nur den Suff und seine Frau. Sie tut mir leid. Sie geht putzen, nachts. Und er versäuft das Geld am Tage. Sie hätte wirklich einen besseren verdient. Naja, er ist arbeitslos. Ist das ein Grund, sich aufzugeben? Wissen Sie, was er früher gemacht hat? Ich glaube, er hat in einer Bank gearbeitet, aber das muss lange her sein, bevor Sie hier eingezogen sind. Ihr Kollege? Dem Klopfen nach. Er kein musischer Mensch, oder? Inspektor Müller, Tag. Ich muss dringend mit Frau Nusser sprechen. Was ist denn? Haben Sie die Flasche? Ah, Chef, was? Nein, nein. Die Fahndung. Wir haben Kuttners Handy aufgespürt. Wo? Das Funksignal kommt aus dem Haus hier. Was? Hier aus dem Haus? Ich gehe runter. Bleiben Sie hier. Alles klar. Ich rufe jetzt Kuttners Handy an. Ich bin jetzt unten. Ja, wenn Sie es klingeln hören, geben Sie Bescheid. Okay. Achtung. Jetzt. Sie was hören? Ja. Ja, da ist was. Wo? Moment mal. Hier. Hier aus der Wohnung. Guten Tag, Herr Fiedler. Oh, Sie schon wieder. Meine Frau ist nicht zu Hause. Sie wieder arbeiten? Wenn Sie Putzen als Arbeit bezeichnen wollen. Ja, was ist es sonst? Es ist erniedrigend. Ach, selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen? Andere Leute Dreck wegmachen. Warum, was machen Sie, während Ihre Frau sich erniedrigt? Ich... Gehen Sie das an. Da, da ist es. Da im Flur, auf der Kommode. Hey, hey, was soll denn das? Raus aus meiner Wohnung! Schöne Melodie, was? Das ist Hausfriedensbruch! Das ist Kuttners Handy. Ja, ich hab nichts damit zu tun. Ich hab geschlafen. Meine Frau hat mich geweckt. Kuttner war schon tot. Ach, und da hatten Sie nichts Besseres zu tun, als ihm das Handy zu klauen? Klauen? Ich hab's gefunden. Es lag da, in der Ecke. Ja, und wo war Ihre Frau da? In der Wohnung. Sie hat doch die Polizei gerufen. Aha. Und Sie, Martens? Martens? Moment, wieso? Nein. Martens hat ausgesagt, Sie hätten ihn informiert. Ich hab niemanden... Wieso? Wieso sagt er sowas? Blackout. Was? Vielleicht haben Sie vergessen, was passiert ist. Ich werde nie vergessen. Vielleicht sind Sie ja auch aufgewacht von Kuttners Lärm. Hm? Sind rauf zu ihm, um sich zu beschweren. Nein, ich bin nicht... Es kommt zum Streit, Sie schlagen Kuttner nieder. Jetzt hören Sie mal auf. War es seine Flasche oder Ihre? Was denn für eine Flasche? Goldwasser macht vergesslich. Was? Danziger Goldwasser. So ein Scheiß trinke ich doch nicht. Haben Sie Starthilfe geleistet, hm? Bei seinem Abflug? Das trinke ich doch nicht, so ein Scheiß. Das ist doch viel zu teuer. Hier, Chef, das hat uns die technische Abteilung geliefert. Das sollten Sie sich mal anhören. Mailbox von Kevin Kuttner. Wenn Sie was zu sagen haben, dann sagen Sie es jetzt. Gratuliere, Kuttner. Gute Arbeit. Martens? Die Firma dankt. Alles Weitere entnehmen Sie am Brief. Was meint der? Vielleicht hat es was mit der Darauf zu tun. Was? Naja, der Anruf ist einen Tag nach Ihrem Tod aufgezeichnet worden. Warten Sie hier, was ist denn los? Was ist mit diesem Fiedler? Fiedler? Ich dachte, Sie hätten das in die Wege geleitet. Kümmern Sie sich darum. Klingt wie ein Mordauftrag. Von wann ist der Anruf? Gestern, 21 Uhr. Oh, schön. Das reicht für einen Hausbesuch bei Martens. Ja, und was machen wir mit Fiedler? Das Gleiche, was er macht. Was? Nichts. Aber Chef, er ist verdächtig, ach, oder? Ja, er hat Kuttners Handy. Außerdem hat er kein Alibi für die Zeit zwischen 1 und 2 Uhr früh. Kuttner sollte ihn beseitigen und vielleicht ist Fiedler ihm zuvorgekommen. Ja, und? Können wir es ihm beweisen? Ach, wahrscheinlich weiß der wirklich nicht mehr, was passiert ist, weil er mal wieder betrunken gewesen ist. Wir brauchen die Tatwaffe, Möller. Ohne die... Ja, und wenn er abhaut? Ja, schön. Das wäre dann immerhin sowas wie ein Eingeständnis seiner Schuld. Und wir hätten das Nachsehen. Na, wo soll Fiedler denn hin? Außer ins Delirium. Ja, Martens Immobilien, guten... Was? Wer ist denn da? Sind Sie das, Fiedler? Mehr? Was soll das? Wollen Sie mich erpressen? Woher wissen Sie das? Wann? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Wiederhören. Guten Tag, Herr Martens. Was soll das? Sie können doch nicht einfach hier reinkommen und... Das ist ein Durchsuchungsbeschluss. Ein Durchsuchungs... Für Ihr Büro, die Akten kommen alle mit, Laptop, Handy, alles. Möller. Alles klar. Ich übernehme den Schreibtisch, ihr beide nehmt euch die Regale vor. Wenn Sie mir sagen würden, was Sie suchen, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Haben Sie das hier gesucht, in Kuttners Wohnung? Was ist das? Kuttners Handy. Ja, was soll ich damit? Gratuliere, Kuttner. Gute Arbeit. Die Firma dankt. Alles was finden Ihnen das zum Lachen? Dass Sie meine Telefonanrufe abhören? Nein. Gratuliere, gute Arbeit. Das klingt wie eine Belobigung nach erfolgreich durchgeführten Mordauftrag. Was? Ja, an Frau Annegret Dahlhoff. Sie glauben, Kuttner hat sie umgebracht? Wir glauben, dass Sie ihn dazu beauftragt haben. Ich? Alles Weitere entnehmen Sie Ihrem Briefkasten. Ach, das Mordhonorar, oder was? Was haben Sie ihm dafür bezahlt? Das ist doch absurd. Ich bin Vermieter. Die Kuh, die man melken will, bringt man nicht um, oder? Was soll denn dieser Anruf? Kuttner hat die Keller für mich ausgemistet. Die Keller, ja? Ja, entrümpelt. Was glauben Sie, wie es da unten ausgesehen hat? Manche Mieter benehmen sich wie die Vandalen. Was ist mit dem Briefkasten? Mein Gott, ja. Ich habe ihm 100 Euro reingeworfen im Kuvert als Aufwandsentschädigung. Ja gut, und wie erklären Sie diesen Anruf? Warten Sie hier, was ist denn los? Was ist mit diesem Fiedler? Ich dachte, Sie hätten das in die Wege geleitet. Kümmern Sie sich darum. Noch ein Mordauftrag? Ist das ein Geständnis? Wollten Sie Armin Fiedler umbringen lassen? Kuttner ist tot, oder? Nicht Fiedler. Ja, vielleicht hat Kuttner nicht die Ergebnisse gebracht, die Sie von ihm erwartet hatten. Vielleicht wollte er aussteigen aus Ihrem Deal. Also Ihrer Fantasie in vielleicht Ehren, aber... Vielleicht hat Kuttner Sie ja auch erpresst, die Geister, die ich rief. Vielleicht musste er deshalb sterben, weil er zu viel wusste über Sie. Ach, jetzt habe ich ihn schon umgebracht. Sie haben uns noch immer nicht erklärt, was dieser Anruf zu bedeuten hat. Fiedlers Mietvertrag endet zum 31. dieses Monats auf eigenen Wunsch. Ich habe Kuttner gebeten, sich darum zu kümmern. Um Fiedlers Auszug. Er war ja selbst nicht mehr dazu in der Lage. Er ist Alkoholiker, falls Sie es noch nicht wissen sollten. Können Sie das beweisen? Dass Fiedler trinkt? Er hat selbst gekündigt? Sie haben ja die Unterlagen, schauen Sie nach. Wo waren Sie die letzte Nacht zwischen 1 und 2? Unter anderem im Bett. Allein? Ich habe mit meinem Alibi gevögelt. Aha. Name? Christa Fiedler. Was? Sie kommt einmal in der Woche zu mir. Jeden Montag. Nach dem Putzen im Büro. Wir verrechnen das mit der Miete, war Ihre Idee. Ihr Mann trägt ja nicht mehr sonderlich zur Haushaltskasse bei. Und ansonsten auch nix. Ich glaube, sie kommt gerne, wenn Sie wissen, was ich meine. Bis wann waren Sie zusammen? Ich habe sie nach Hause gebracht. So gegen 2. Man ist ja schließlich Gentleman. Das heißt, Sie haben Kuttner gemeinsam gefunden? Ich war im Wagen, Christa. Frau Fiedler kam nochmal zurück. Sie war ganz aufgelöst. Naja, war auch kein schöner Anblick. Ja, und dann? Sie ist rein in ihre Wohnung und ich bin hoch zu Kuttner und habe erstmal das Getöse abgestellt. Er war schon drin, Chef, in der Wohnung. Ja, gut, ich habe sie angeflunkert. Ja, ich habe ihn also doch nicht übersehen. Ja, ja, ja. Herr Martens, warum haben Sie uns das eigentlich gestern nicht erzählt? Hm? Weil ich Frau Fiedler nicht kompromittieren wollte. Ach, und deshalb haben Sie behauptet, Ihr Mann hätte Sie angerufen? Ich habe weder von Ihrem Mann noch von Anrufen gesprochen. Ich habe nur gesagt, Fiedler hat mich informiert. Das hat sie, oder? Hat Herr Fiedler von Ihrem Verhältnis zu seiner Frau gewusst? Wahrscheinlich hat sie immer glücklich gelächelt, wenn sie von mir gekommen ist. Das wird ihm aufgefallen sein. Guten Tag, Frau Fiedler. Tut mir leid, ich... Wird sowieso wieder schmutzig. Ja, ja, ich kenne das. Sisyphusarbeit. Frau Fiedler, ist Ihr Mann zu Hause? Wo soll er sonst sein? Gut, ja, danke. Ach ja, Herr Martens hat erzählt, er hätte Sie letzte Nacht nach Hause gebracht. Ja. Und? Hat er noch erzählt? Ja, stimmt das? Ja. Warum haben Sie mir das gestern nicht gesagt? Weil mein Mann dabei war. Aha. Er weiß also nichts von Ihrer Affäre mit Martens. Soll ich mich jetzt schämen? Nein, Sie sind alt genug, um zu wissen, was Sie tun. Tja, alt. Muss ja dankbar sein, wenn mich noch einer will. Martens nutzt Sie aus. Ach ja, Sie sind nicht der Einzige. Daran gewöhnt man sich. Man gewöhnt sich doch an alles, oder? An einen wie Martens? Ich weiß auch ganz nett. Martens kann sich richtig Mühe geben, wenn er will. Wenn man die Augen zumacht. Außerdem springt die Miete dabei raus. Das Geld können wir prima für andere Sachen brauchen. Alkohol zum Beispiel. Warum wollen Sie dann ausziehen? Was? Martens sagt, Sie würden ausziehen zum Monatsende. Davon weiß ich nichts. Ja, angeblich hat der Mann den Mietvertrag gekündigt. Was? Aber wo sollen wir denn dann hin? Was ist das? Das kommt aus Ihrer Wohnung! Armin! Hörst du schön? Ja. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. In der Bank am Schalter. Die Konsumbank am Ring. Können Sie sich an die erinnern? Ja, die ist doch aufgekauft worden, oder? Ja. Und da hat Ihr Mann gearbeitet? Er ist stellvertretender Geschäftsführer gewesen. Ich habe damals noch studiert. Kunstgeschichte. Brotlose Kunst. Ich habe mir niemals vorstellen können, Bankangestellten zu heiraten. Wo die Liebe hinfällt. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Ja, sicher. Wir haben uns ein Haus gekauft. Armin kannte sich ja aus mit den Krediten. Mit 3 Kinderzimmern. Wenn schon, denn schon. Armin wollte 3 Kinder, mindestens. Das wird schon wieder. Nichts wird wieder. Niemals wieder. Chef. Chef. Ja? Verzeihen Sie. Wie geht's ihr? Wie soll's ihr schon gehen? Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Frau aufgehängt im Flur finden. Und er? Der Doktor meint, es wäre besser für ihn, wenn er nicht mehr aufwacht. Sieht wie ein Schuldeingeständnis aus, oder? Ach, vielleicht hatte er auch einfach nur genug. Aber es passt doch alles zusammen, Chef. Kuttner dreht seine Anlage auf, weil er weiß, wie viel er darauf reagieren wird. Er lockt ihn damit zu sich hoch. Er provoziert einen Streit, aber dann läuft alles schief. Nicht Fiedler geht übers Geländer, sondern Kuttner selbst. Und Martens lacht sich ins Fäustchen, zwei fliegen mit einer Klappe. Er ist nicht nur Fiedler los, sondern auch noch Kuttner, seinen einzigen Mitwisser. Haben Sie was in seinen Unterlagen gefunden? Nur das hier. Was ist das? Megaforum, das Einkaufsparadies auf 6 Etagen. Sehen Sie sich mal den Grundbuchauszug an. Das ist das Grundstück, auf dem jetzt noch das Haus steht. Was? Sieht ganz so aus, als wollte er es abreißen. Die Grundstücke daneben hat er auch schon aufgekauft. Ach, daher weht der Wind. Ja, er musste nur noch seine Mieter loswerden. Die nicht freiwillig gegangen sind. Also Dahlhoff, Fiedler, Grossmann. Die wohnten schon zu lange in dem Haus. Die hatten noch die alten Mietverträge. Deswegen hat er Kuttner eingemietet. Oh, Psychoterror. Ja, aber warum Fiedler? Angeblich hat er doch gekündigt. Tja, das verstehe ich auch nicht. War seine Kündigung in den Akten? Ja, mit einer Quittung über 1.000 Euro, von Fiedler unterschrieben. Ach, Fiedler hat sich seine Kündigung von Martens abkaufen lassen? Sieht so aus. Ja, dann hat er vielleicht deswegen versucht, sich das Leben zu nehmen, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Seiner Frau gegenüber. Ach, dazu hätte er vorher aber auch schon reichlich Gelegenheit gehabt, Chef. Ja, stimmt. Gibt's keine Zahlungen an Kuttner? Keine Überweisungen, aber Martens hat 3 Barabhebungen vorgenommen. Jeweils über 5.000 Euro in den letzten 5 Wochen. Ja, das wird doch passen. 10.000 für den Mord an Annegret Dahlhoff und nochmal 5.000 als erste Rate für Fiedler. Ja, können wir ihm das beweisen? Martens wird uns irgendwas erzählen, was er mit dem Geld gemacht hat. Ja, dem fällt sicher eine Menge ein. Glauben Sie, es war das Geld, was er bei Kuttner gesucht hat? Das anzunehmen. Wahrscheinlich hat er es auch gefunden. Also doch Leibesvisitation das nächste Mal. Sonst noch was? Schönen Gruß vom Pathologen, der hat angerufen. Bei dem Splitter in Kuttners Finger handelt es sich um Werner Buchholz. Buchholz? Werner Buchholz. Hä? Irgend so ein tropisches Gewächs. Wie kommt ein Kuttner da dran? Tja, das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Was wird jetzt aus dem Fall, Chef? Schließen wir die Akte? Tja, wenn Fiedler nicht mehr zu sich kommt. Beaujolais und Bach. Auf dem Balkon. Zum Sonnenuntergang. Parfait. Mhm. Wo bist du? Wie? Feierabend. Entschuldige. Gefällt's dir? Was? Ja, die Musik. Partita Nummer 3. Gavotte en Rondo. Woher kennst denn du das schon wieder? Bachwerkeverzeichnis 1006. Ich bin halt gebildet. Ah ja, na, dann kennst du dich bestimmt auch mit tropischen Gehölzen aus. Ja klar, tropische Gehölze sind mein Spezialgebiet. Hast du schon mal was von Fernam Buchholz gehört? Ja, du etwa nicht? Nee, im Ernst? Pau Brasil, kommt aus Brasilien, wie der Name schon sagt. Wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich zur Gewinnung roten Farbstoffes verwendet. Dann aber, aufgrund seiner hervorragenden klanglichen Eigenschaften, ab Mitte des 18. Jahrhunderts hauptsächlich zur Herstellung von Geigenbögen. Ich bin mit einem Lexikon verheiratet. Zum Wohl. Das kann ich übrigens in 43 Sprachen. Oh nö, lass mal. Prost. Prost. Nanu? Kork? Na, Grossmann. Er hat abgebrochen. Mitten im Satz. Naja, vielleicht war es ohnehin das letzte Mal, dass er für uns gespielt hat. Wieso? Martens will das Haus abreißen lassen. Was? Ja, wenn es nach Martens geht, dann kannst du demnächst von deinem Schreibtisch aus direkt auf ein Einkaufsparadies gucken. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Grossmann ist der Einzige, der seinen Plänen noch im Weg steht. Ein Einkaufszentrum hier? Mhm. Du weißt, was das bedeutet. Erst 2 Jahre Bauarbeiten, Dreck, Gestank, Krach. Warte mal. Und dann Shopping bis zum Abwinken, Lieferverkehr, Kunden. Moment. Von der Verschandelung der Gegend ganz zu schweigen. Geigenbögen. Das tun wir uns nicht an, Carola. Grossmann. Wir ziehen aus. Mensch, dieser Fiedler. Was? Ja, Martens Anruf auf Kuttners Mailbox. Was ist mit diesem Fiedler? Dieser Fiedler, verstehst du? Nee, nicht der Fiedler, Armin Fiedler, sondern dieser Fiedler, der Geiger. Martens hat Grossmann gemeint. Oh, Mensch, dann gibt alles einen Sinn. Was war das? Das war doch ein Schuss. Oh Gott. Ruf den Notarzt und dann Möller. Er soll zu Grossmann kommen. Polizei! Aufmachen! Öffnen Sie! Herr Grossmann! Ja? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte... Sie sind ja völlig außer Atem. Ja, wir haben einen Schuss gehört. Ein Schuss? Ja, ich dachte, Martens... Wir haben uns Sorgen gemacht. Um mich? Das ist nett, aber wie Sie sehen, ich lebe noch. Ja. Puh. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Kann ich kurz reinkommen? Oh, das... verzeihen Sie, aber ich habe heute meinen Waschtag. Es sieht ganz unmöglich aus bei mir. Ihr Geigenbogen da, der ist aus Fernambukholz, richtig? Kompliment. Er ist gebrochen. Das haben Sie bemerkt? Ja, Sie haben ihn ja geklebt mit Isolierband. Das Material ermüdet mit den Jahren und ich. Neue Bögen sind sehr teuer. Gut. Kuttner hat ihn zerbrochen, nicht wahr? Wie kommen Sie darauf? Er hat einen Splitter davon in seinem Zeigefinger. Tatsächlich? Was ist das? Meine Waschmaschine. Haben Sie Besuch? Hilfe! Hilfe! Das ist doch Martens! Hilfe! Was ist los da? Jetzt lassen Sie mich rein! Bleiben Sie stehen! Was soll das, Herr Grossmann? Woher haben Sie den Revolver? Tut mir leid, Frau Nachbarin. Martens! Hilfe, bitte! Gehen Sie dort rüber. Oh Gott. Er verblutet! Nur ein Streifschuss. Als er fliehen wollte. Vor seiner Verantwortung. Er hat mich hier gelockt. Er hat gesagt, er hätte einen Rohrbruch. Ach ja? Ich dachte, ich hätte Sie erpresst. Nein, nicht! Herr Grossmann, seien Sie vernünftig. Tun Sie die Waffe weg. Ich bin mein Leben lang vernünftig gewesen. Höflich, zuvorkommend. Ich habe immer den Konsens gesucht. Die Harmonie. Was hat es mir eingebracht? Einen Vermieter wie Martens. Einen Nachbarn wie Kuttner. Sie hatten recht, Frau Kommissarin, mit dem Geigenbogen. Eines Abends ist Kuttner zu mir gekommen. Er hat sich beschwert bei mir. Hör mal, Opa, das geht so nicht weiter. Dein ewiges Gefiedel, das nervt. Das ist Ruhestörung. Damit ist jetzt Schluss. Er hat ihn einfach durchgebrochen. Ohne jegliche Empfindung. Oder doch, es hat ihm Spaß bereitet, meine Verzweiflung. Verstehen Sie? Er hat sich daran geweidet. Hören Sie, ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute gewesen ist, aber Martens Wunde muss desinfiziert werden, sonst... Sonst stirbt er? Was wäre daran schlecht? Ach, Herr Grossmann, bitte. Ein langsamer, qualvoller Tod, bei vollem Bewusstsein, damit er spürt, wie es ist, die Angst zu sterben. Wollen Sie sich jetzt daran weiden? Er hat Annegret auf dem Gewissen. Nein, der ist verrückt. Ich habe nichts getan. Herr Großmann, wie kommen Sie darauf? Stimmen Sie im 40% Alkohol. Das müsste reichen, oder? Danziger Goldwasser. Zur Desinfektion äußerlich. Ist es Ihre Flasche? Annegret hat sie mir geschenkt. Anne stammt aus Danzig, wissen Sie. Sie musste weg nach dem Krieg. Seitdem ist sie niemals wieder dort gewesen. Sie hat sich nicht getraut, allein. Zu viele Erinnerungen. Wir wollten diesen Sommer... Das brennt. Ja, halten Sie das Bein still. Tut es weh? Ja, das ist gut. Es muss weh tun. Herr Grossmann. Ich wollte Anne einen Heiratsantrag machen. Sie hat so lange darauf gewartet. Ich habe mich nicht getraut. Herr Grossmann, was ist passiert in dieser Nacht? Es war wie jede Nacht. Sein Kuttner. Ich bin aufgewacht, trotz Schlaftabletten. Dieser Rhythmus, es ist wie ein Beben. Man spürt es, die Vibration, wie Faustschläge. Ich habe versucht, dagegen anzutrinken, zu vergessen. Dann habe ich das Licht gesehen aus dem Treppenhaus, da durch die Glastür. Nur ganz kurz, dann war es wieder dunkel. Ich habe sofort gewusst, dass es Kuttner ist. Er war in Ihrer Wohnung? Ja. Das heißt, er hatte einen Schlüssel. Einen ganzen Schlüsselbund. Das haben Sie gesehen? Ich habe ihn gefunden. Nachher. Martens Schlüsselbund. Ich brauche einen Arzt. Was ist dann passiert? Ich wollte aufstehen, aber ich war wie gelähmt. Ich habe nur die Augen zugemacht. Wahrscheinlich hat Kuttner gedacht, ich würde schlafen. Dann habe ich plötzlich etwas auf meinem Gesicht gespürt. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich dachte, es ist aus. Dann muss ich irgendwie an die Flasche gekommen sein. Sie stand auf meinem Nachttisch. Sie haben damit zugeschlagen? Ja. Er hat geschrien. Meine Augen, meine Augen! Dann weiß ich nichts mehr. Ich glaube, ich bin ohnmächtig geworden. Sie waren nicht dabei, als Kuttner abgestürzt ist im Treppenhaus? Als ich wieder zu mir gekommen bin, war Kuttner weg. Dann war es doch ein Unfall. Ich habe zuerst gedacht, ich hätte vielleicht alles nur geträumt, aber der Schlüsselbund lag da und der Schal. Dieser Schal? Mit dem hat er versucht, Sie zu ersticken? Er hat Annegret gehört. Kuttner hatte ihn dabei? Er muss ihn aus ihrer Wohnung mitgenommen haben, nachdem er sie damit ermordet hat. In Martens Auftrag. Nicht schießen! Was macht Sie denn so sicher, dass Martens hinter all dem steckt? Sie wollen den Beweis? Hier. Was ist das? Der Umschlag lag auf Kuttners Tisch. Sie waren in seiner Wohnung? Ich wollte diesen Krach abstellen. Endlich Ruhe. 5.000 Euro. Ich habe den Umschlag aufgemacht. Da war das Geld drin. Und der Revolver. Dann ging im Treppenhaus das Licht an. Ich habe den Umschlag genommen und bin raus. Den Schlüsselbund habe ich vergessen. Und die Musik. Sie hat Mertens ausgeschaltet und die Schlüssel eingesteckt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sehen Sie sich den Zettel an. Haben Sie den Zettel? Er war angeheftet. Zweite Rate wie gehabt nach dem Kreuz. Ja, nach meinem Tod. Wie gehabt. Das bedeutet, dass es nicht die erste Geldzahlung gewesen ist. Erst Annegret, dann ich. Das ist Ihre Schrift, Martens. Das ist eine Fälschung. Das werden unsere Spezialisten feststellen. Das wird nicht mehr nötig sein. Nein, bitte. Tun Sie endlich was. Sie müssen mich beschützen. Warum sollte ich das tun? Was? Ich kann Grossmann gut verstehen, seinen Zorn. Sie nicht? Wenn er jemanden damit beauftragt hätte, Sie zu töten oder den Menschen, den Sie am meisten lieben, würden Sie nicht genauso reagieren? Ich? Ja, ich weiß nicht, was ich tun würde. Ob ich die Größe hätte, auf die Rache zu verzichten. Sie? Aber was ist schwerer? Abzudrücken oder nicht? Auszuhalten oder in gleicher Münze heimzuzahlen? Es wäre schließlich sowas wie Wiedergutmachung, Auge um Auge. Sie würden deswegen zwar den Menschen, den Sie geliebt haben, nicht zurückbekommen. Sie würden dadurch wahrscheinlich auch nicht besser schlafen, aber vielleicht hätten Sie das Gefühl, was getan zu haben gegen die Verzweiflung, die Verlorenheit, die Leere, den Verlust. Wie würden Sie entscheiden, Martens, hä? An seiner Stelle? Rache oder Gnade? Bitte. Sie würden schießen, oder? Weil Sie keine Skrupel haben, kein Gewissen, kein Mitleid, keine Kultur, nur finanzielle Interessen. Für Sie sind Menschen Mittel zum Zweck, für Ihre Zwecke. Sie gehen über Leichen. Sie sollten ihn erschießen, Herr Grossmann. Wenn Sie sich mit Martens auf die gleiche Stufe stellen wollen, drücken Sie ab, Herr Grossmann. Ich hab das nicht gewollt. Kuttner sollte Sie doch nur erschrecken. Von Mord war keine Rede. Ich hab nichts damit zu tun. Er war's, Kuttner. Hören Sie auf zu lügen. Ich lüge nicht. Kuttner war's. Seien Sie still. Herr Grossmann. Für Annegret. Nicht. Nein. Geben Sie mir die Waffe, Herr Grossmann. Danke. Wofür? Dass ich mich nicht in Ihnen getäuscht habe. Sie haben gewusst, dass ich ihn nicht erschießen würde? Gewusst. Kommt Martens ins Gefängnis? Ja, das verspreche ich Ihnen. Das klingt nach Ihrem Kollegen. Ja. Nicht gerade Mozart. Möller. Danke. Wofür? Dass Sie gekommen sind und mich erinnert haben. Und der Nachbarn. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Ach, hast du vor, mich umzubringen? Ganz im Gegenteil. Frau Kommissarin. Feierabend. Eben. Was? Kein Martens mehr, kein Einkaufsparadies, nur stille Nacht. Und wir zwei. Das muss doch gefeiert werden. Grossmann ist allein. Oh nein. Naja, ich muss dauernd an ihn denken. Was wird er kriegen? Er hat auf Martens geschossen, wenn auch nicht in Tötungsabsicht. Außerdem ist er nicht vorbestraft. Also er wird ein mildes Urteil bekommen mit Bewährung. Nur seine große Liebe, die wird er nicht zurückbekommen. Da hast du's. Was? Das Leben, Pflicht und lang, die Liebe, Kür und ach, so kurz. Von wem ist das denn? Auch von Goethe? Nusser. Übrigens hattest du recht. Hattest? Ja, mit der Angst, was du gesagt hast über die Neandertaler, über gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortung. Tatsächlich. Ja, wenn Grossmann sich früher getraut hätte, was gegen Kuttner zu unternehmen, wenn er Öffentlichkeit hergestellt hätte, Nachbarschaft. Gott, wenn er zur Polizei gegangen wäre, dann wäre das doch alles nicht passiert. Wie der Volksmund schon sagt. Was denn? Deine Nachbarkommissarin, deine Helferin und Freundin. Er hat dich übrigens gehört, dich und deine Kumpels. Meine Kumpels? Ja, Bach und Glenn Gould. Sonntagmorgen, jeden Sonntagmorgen. Man muss den Menschen die Kultur näher bringen. Auch seiner Frau. Dann komm schon her mit deinem Volksmund. Oh, Zahnpasta. Weißt du, Konrad, wirklich? Hausmord von Dirk Jostschok. Die Rollen und ihre Darsteller waren Carola Nusser, Ulrike Bliefert, Konrad Nusser, Peter Rühring, Möller, Peter Davor, Armin Fiedler, Ingo Naujoks, Christa Fiedler, Anja Stör, Martens, Rolf Kannis, Grossmann, Klaus Herm, Pathologe, Michael Evers und Kuttner, Thomas Lang. Musik, Rainer Quade. Technische Realisation, Jonas Bergler. Regieassistenz, Anja Herrenbrück. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.